Hallo und herzlich willkommen zum 30. Conncast und damit auch gleichzeitig zum letzten Conncast in diesem Jahr. Nach dem Themenpodcast letzte Woche gibt es heute mal wieder einen News-Podcast über die aktuellen Ereignisse und da haben wir auch wieder schon einiges auf Lager. Es wurde ja auch wieder viel in Japan angekündigt und auch in Deutschland gab es einige Ereignisse. Da würde ich gleich mal anfangen mit RTL 2. Die haben ja angekündigt, dass jetzt Conan doch nicht um 13.50 Uhr laufen wird, also im Januar 2011, sondern schon ab 14.05 Uhr. Ja, die Verschiebung, ich weiß nicht, wahrscheinlich experimentieren die noch mit ihrem Anime-Blog rum und ja, von daher läuft Conan jetzt immer von 14.05 Uhr bis 15 Uhr den ganzen Januar werktags durch und auch noch Anfang Februar. Was danach kommt, ist ja wie immer noch nicht geplant oder noch nicht, steht noch nicht fest, aber wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, wenn da sich irgendwas Neues ergeben sollte. Zu der Verschiebung kann ich sagen, mir ist es eigentlich vollkommen egal, ich werde die Filme so oder so alle aufnehmen und mir dann immer abends angucken. Also von daher würde mich das nicht sonderlich interessieren, ist natürlich doof jetzt für alle, die sich schon auf die Sendezeit eingestellt haben und dann jetzt doch nochmal eine Viertelstunde später einschalten müssen. Ist natürlich für alle diejenigen gut, die natürlich zur Schule oder zur Arbeit müssen, so wie Christian. Nee, ist für mich völlig Wurst, also ich kann es so oder so nicht anschauen, da hilft mir die Viertelstunde nichts, rein gar nichts. Und ja, also mir ist das völlig egal und ich schätze mal, solche Verschiebungen sind normal, bevor irgendwie eine Serie eingeführt wird, da kann es immer mal sein, denke ich, beim Sender, dass die hier noch ein bisschen rumschieben und so weiter. Ja, soweit dann zu den aktuellen Ereignissen in Deutschland. Da ist ja wie immer nicht ganz so viel los. Im Januar wird es dann ja wieder ein bisschen mehr geben. In Japan wurde beim Anime gleich mal ein neues Ending angekündigt. Und zwar soll das ab dem 8. Januar 2011 ab Episode 106 laufen. Und das wird den Titel Yugoya Kuraisu Kimi no Aitai tragen. Das heißt auf Deutsch in etwa so viel wie Krise der 15. Nacht, ich will dich treffen. Und das wird von der Band 100% Free gesungen. Das ist ja auch schon das Ending Hello Mr. My Yesterday gesungen hat, das sie eigentlich überhaupt sehr, sehr gelungen fand. Also ich bin da schon mal gespannt, was dann da wieder für ein neues Ending kommt. Das Ending wird überhaupt passend zum 15. Jubiläum der Anime-Serie laufen, das ja auch am 8. Januar 2011 sein wird, also auch punktgenau am gleichen Tag gibt es dann das neue Ending. Und dann wurde auch noch wenig später noch bekannt, dass es auch ein neues Opening geben wird, das 30. Das kommt von der Band Chaos, Chaos, Chaos. Also nicht Chaos mit H, sondern ohne H. Also C-A-O-S, das dreimal. Das heißt, er trägt den Titel Teardrops. Und ja, das hört sich nach einer neu formierten Band an. Also ich habe davon noch nie was gehört und bin mal gespannt, was das für ein Opening wird. Ich finde das aktuelle Summertime Gone ja eigentlich schon ziemlich gut. Aber das passt dann natürlich im Januar irgendwann auch nicht mehr, wenn dann schon jetzt lange Winter ist. Und ja, im Herbst und Anfang Winter war es vielleicht noch in Ordnung. Aber das ist jetzt auch logisch, dass dann mal ein neues Ending kommen muss. Teardrops hört sich natürlich schon wieder so nach Ran und Shinichi an. Mal gucken, was dann da so alles passieren wird. Das neue Opening kommt übrigens zeitgleich mit dem neuen Ending. Auch zur Episode 602. Und am 8. Januar 2011. Ich weiß nicht, ob du noch eine Meinung hast, Christian, zu den neuen Openings und Endings? Nee, also ich habe sie noch gar nicht gehört und ich bin auch jetzt nicht so der Fan von den Conan Openings und Endings. Ich denke mal, das hast du schon gemerkt. Ja, dann kannst du auch gleich weitermachen mit den aktuellen Anime-Episoden in Japan. Da gab es ja wieder zwei neue. Ja genau, also wir haben ja das letzte Mal die 597 durchgesprochen und das ist der erste Teil des Falls in den heißen Quellen und jetzt geht es eben weiter mit Teil 2, 598 und da startet eben direkt in den Ermittlungen. Wir hatten ja vier Verdächtige, die alle drei, also bei allen drei hat sich ein Tatmotiv herausgestellt und ja, also Conan kommt ziemlich schnell auf die Idee, dass der Täter anscheinend den entscheidenden Beweis noch bei sich trägt und kommt eben den ganzen Trick auf die Spur. Und Conan löst den Fall dann mal mit Agasa, also er benutzt Agasas Stimme dazu. Und ich fand die Auflösung ziemlich gut, also auch den ganzen Fall eigentlich. Und da kommt es nämlich dann noch zu einigen witzigen Situationen, zum Beispiel, also so viel möchte ich nicht verraten, aber die Detective, wie zum Beispiel Ayumi dann sieht, dass Conan hier Stimme nachspricht, also in seine Schleife da rein, in seine Fliege reinspricht. Also das kommt zu ziemlich coolen Situationen und ich fand es extrem witzig, die ganze Folge. Und ich gebe da mal, ich glaube, das ist meine höchste Bewertung bis jetzt gewesen, seitdem wir Bewertungen machen, 4,5 von 5 Abzeichen, also das ist fast das Maximum. Und ich weiß nicht, Philipp. Yo, ich besinne mich mal auf ganze Detective Boys Zeichen. Ich will hier nicht die Detective Boys Abzeichen von den Detective Boys teilen und gebe dem einfach mal 4 Abzeichen. Also ich fand die Episode auch richtig lustig und er konnte zweimal richtig doll lachen. Also das war mal wieder. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei Conan so gelacht habe. Also es ist ja eher traurig mit den ganzen Morden und so, aber die Episode war irgendwie richtig toll. Und auch eine richtig gelungene Umsetzung des Mangas. Also da wurde nicht so viel zensiert wie bei der letzten Folge. Da haben die sich wahrscheinlich die Kritik zu Herzen genommen, wenn es denn da welche gab. Und was ich auch toll fand, war dann der Zeichenstil. Also der ist jetzt aktuell bei den neuesten Episoden irgendwie richtig super, muss ich mal anmerken. Das ist mir schon länger aufgefallen. Also vorher war der ja nicht ganz so gut, auch beim Organisations-Special. Da gab es noch Verbesserungspotenzial und aktuell muss ich die Anime-Produzenten mal richtig loben. Also der Zeichenstil ist gut und es wäre auch toll, wenn er weiterhin so bleibt. Also ich kann da keine Kritik üben am Zeichenstil. Wirklich super. Ja. Okay, dann gab es auch noch die 599 zu sehen. Dies war letztes Wochenende. Und das ist ein Filler und den habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Und ich denke mal, den werden wir dann beim nächsten Cast, der im neuen Jahr ist, dann besprechen. Und ich glaube, Philipp wollte noch den Kappa-Fall noch ankündigen. Genau, es gab jetzt die Jubiläumsepisoden 600 und 601. Da geht es ja um den Cover, wie ich auch in den Kappa, wie ich auch in den letzten beiden Folgen schon Folgen des Conan Casts schon angemerkt habe. Und also die Vorschau habe ich mir schon mal angeguckt und auch die ganze Zeit überall gepostet. Kann man gar nicht entkommen sein, wenn man mich überall als Freund hat. Also ich fand die Vorschau richtig klasse und die haben auch da wirklich die besten Aspekte schon mal rausgesucht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das eine gute Umsetzung des Mangas wird und ja, freue mich schon richtig auf die Episoden und warte auch gespannt darauf, dass ich mir die Folge dann mit deutschen Untertiteln angucken kann. Also für mich eigentlich die beste Jubiläumsepisode, die es geben kann von den aktuellen Manga-Fällen, die man da so umsetzen könnte. Also wie ich ja auch letztens schon erwähnte, also besser geht's eigentlich gar nicht. Ja, ich denke mal, da mache ich mal direkt weiter mit den aktuellen Manga-Kapiteln in Japan. Da ist ja jetzt die letzten beiden Wochen gar nichts passiert. Aoyama ist auch immer in seiner Pause. Es gibt ja jetzt schon erste Spoiler zu den Kapitel 759. Und zwar muss ich die ganzen Zuhörer mal wieder leider enttäuschen. Und zwar sieht es danach aus, als wenn es wieder einen Detective Boys-Fall gibt, wo dann auch Ran und Kogoro mit dabei sind. Also ich bin gespannt, ob Ai auch dabei ist, ist noch nicht, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall die ganzen anderen Detective Boys und dann mit Ran und Kogoro, die haben da irgendwie was vor und dann geht es auch irgendwie um Wölfe oder so. Ich weiß es noch nicht genau, sind wie gesagt nur Spoiler. Ich werde euch dann im nächsten News-Podcast weitere Informationen darüber liefern. Möchte jetzt aber erst nochmal auf das vorige Kapitel zurück. Das Kapitel 758, da hatte ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt, dass mich das so sehr an die Episode 582 oder so erinnert hat, wo das auch um Zombies ging. Da muss ich mich nochmal entschuldigen. Und zwar habe ich mir den Fall jetzt mal komplett durchgelesen und ich fand ihn eigentlich richtig gelungen. Kann auch 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also war schon recht gelungen und auch die Auflösung, das war richtig schwer, den Fall mal nachzuvollziehen. Und das war der Trick des Täters war ja, in gewisser Weise komisch, aber auch richtig schwer dahinter zu kommen. Also, da könnt ihr euch schon mal, kannst du dich schon mal, Christian, auf eine gute Anime-Umsetzung freuen, wenn das dann nicht so wie Episode 582, da kommt dann mal wieder was richtig Gutes. Ja, wie gesagt, 4 von 5 Detective Boys Abzeichen für den ganzen Fall. Also, der war richtig gut. Genauso wie auch bei dem heißen Quellenfall. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche und dann verabschieden wir uns mal in die Winterpause. Dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und dann hören wir uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Tschüss.